Book 2 39 39 39 Kerusakan mobil Autopanne Autopanne Di mana ada pom bensin berikutnya? Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? Ban mobil saya bocor. Ich habe einen Platten. Ich habe einen Platten. Apakah Anda dapat mengganti ban? Können Sie das Rad wechseln? Können Sie das Rad wechseln? Saya butuh 2 Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Saya tidak punya Benzin lagi. Ich habe kein Benzin mehr. Ich habe kein Benzin mehr. Apakah Anda punya Jerigen? Haben Sie einen Reservekanister? Haben Sie einen Reservekanister? Di mana saya dapat menelpon? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Saya butuh jasa penarik mobil. Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich brauche einen Abschleppdienst. Saya mencari bengkel. Ich suche eine Werkstatt. Ich suche eine Werkstatt. Ada kecelakaan yang terjadi. Es ist ein Unfall passiert. Es ist ein Unfall passiert. Di mana lagi ada telepon umum terdekat? Wo ist das nächste Telefon? Wo ist das nächste Telefon? Apakah Anda punya ponsel? Haben Sie ein Handy bei sich? Haben Sie ein Handy bei sich? Kami butuh bantuan. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Tolong telpon dokter. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie einen Arzt. Tolong telpon polisi. Rufen Sie die Polizei. Rufen Sie die Polizei. Tolong surat-surat Anda. Ihre Papiere bitte. Ihre Papiere bitte. Tolong SIM Anda. Ihren Führerschein bitte. Ihren Führerschein bitte. Tolong BPKB Anda. Ihren Kfz-Schein bitte. Ihren Kfz-Schein bitte.